Kundgabe 3280. Empfangen durch Bertha Dudde am 6.10.1944. Erkennen der Sünde. Tätig werden des Willens. Der Wille ist es, der die Sünde gebärt. Und also muss auch der Wille bereit sein, sich frei zu machen davon. Und darum muss unweigerlich der Mensch erst zur Einsicht kommen, dass er gesündigt hat, ehe er das Werk der Reinigung davon in Angriff nimmt. Er muss sich seiner Schuld bewusst sein, bevor er sie tilgen will. Und es kann daher keine Vergebung der Sünde geben, bevor der Mensch seinen sündigen Zustand erkannt hat. Denn der Sünder sündigt gleichfort weiter, solange ihm diese Erkenntnis mangelt. Zum Erkennen der Sünde kann der Mensch aber erst kommen, so in ihm die Liebe rege wird, die Liebe zu Gott und zum Nächsten, gegen den er sich versündigt hat. Denn erst diese bringt ihm das Unrecht zum Bewusstsein. Erst so sein Herz liebefähig ist, begreift er, dass er gegen die Liebe verstoßen hat, dass er sündig geworden ist. Und je nach der Tiefe seiner Liebe sucht er, dieser Sünde ledig zu werden. Dann wird sein Wille tätig, wie er auch tätig wurde zuvor beim Begehen der Sünde. Hat der Mensch diese Erkenntnis nicht zuvor gewonnen, dann wird er gleichfort weiter sündigen. Seinen Willen also in gottwidriger Weise tätig werden lassen, und dann kann er auch nimmermehr seiner Schuld ledig werden, denn dies bedingt gleichfalls den Willen des Menschen. Und so ist es auch verständlich, dass eine Erlösung durch Jesus Christus immer den Willen des Menschen voraussetzt, sich erlösen zu lassen. Ansonsten es auf der ganzen Welt keine Sünde mehr gäbe und die Macht des Satans für ewig gebrochen wäre. Wohl hat Jesus Christus den Tod überwunden und die Macht seines Gegners gebrochen. Er hat seinen Willen als Mensch zu äußerster Stärke werden lassen und Kraft seiner Liebe das Erlösungswerk vollbracht. Doch immer den Menschen die Freiheit ihres Willens lassend, sein Werk anzuerkennen und ihm nachzufolgen. Also gleichfalls ihren Willen zur Erlösung tätig werden zu lassen. Keinen Menschen schließt er von den Segnungen und Gnaden des Erlösungswerkes aus. Doch gezwungenerweise wird kein Mensch erlöst werden, sondern er selbst muss erkennen, dass er sündig ist und in dieser Erkenntnis sich ihm, dem göttlichen Erlöser, nahen und ihn um Vergebung seiner Schuld bitten. Dann vollzieht sich der unfassbarste Akt. Gott lässt ihm seine Schuld nach. Er vergibt ihm um Jesu Christi willen, der sein Blut vergossen hat für seine Mitmenschen und deren Sünden. Gott hat das Opfer eines liebenden Menschen angenommen und es können zahllose Menschen straflos ausgehen, so sie in Erkenntnis ihrer Schuld diese bereuen und um Jesu Christi willen um Vergebung bitten. Die Größe der Sündenschuld der Menschen Gott gegenüber fassen die Menschen nicht. Und nimmermehr könnten sie auf Erden ihre Schuld abbüßen. Und auch im Jenseits würden Ewigkeiten vergehen bis zur letzten Tilgung ihrer Schuld, wenn Jesus Christus sich nicht erbarmt hätte und sie von unsagbar schwerem Leid auf Erden und im Jenseits losgekauft hätte durch sein Blut. Durch ein Opfer seiner Liebe, die ihn durchglühte und zum Retter der gesamten Menschheit werden ließ. Jedoch kann kein Mensch den Anspruch auf Erlösung machen, der nicht aus freiem Willen in der Erkenntnis seiner Schuld sich ihm zuwendet und um Vergebung bittet, der ihn also nicht anerkennt. Denn dies ist Voraussetzung, weil der freie Wille des Menschen geachtet wird und auch ewiglich nicht angetastet wird von Gott aus und weil es dem Menschen freisteht und er sich also selbst entscheiden muss, wem er sich zuwendet, Gott oder seinem Gegner. Amen.